die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wurde 1858 durch König Max II. Von Bayern gegründet, der sich hierbei durch Leopold von Branke beraten ließ. Ich möchte der kürzere Zeit halber hier nicht auf die historischen Hintergründe, den Kontext, die Motive dieser Gründung eingehen. Einiges davon habe ich in meinem Papier erwähnt. Genauer kann man dies darlegen in einem umfangreichen Aufsatz von Franz Schnabel, der in der Festschrift der Historischen Kommission von 1958, die ich auch unter die Literatur angegeben habe, enthalten ist. Die Historische Kommission war die zweite der großen geschichtswissenschaftlichen Institutionen Deutschlands, die hier behandelt werden. Zeitlich gesehen, die erste waren die Monumenta der Magna Historia, die zwar in unserem Papier, vertreten sind, die aber leider hier mündlich nicht durch ein Fuhrmann dargestellt werden können. Die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sollte nach dem Statut von 1858 bestehen aus dem Vorstand, nämlich Präsidenten und Sekretär, und weiter 15 bis 20 ordentlichen Mitgliedern, von denen mindestens drei auch Mitglieder der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sein sollten, die aber im Übrigen ohne sonstige Bedingung, wie es in dem Text heißt, ohne sonstige Bedingung aus den wissenschaftlichen Notabilitäten Deutschlands und den deutschen Provinzen der Nachbarstaaten ausgewählt werden sollten. Als Aufgabe ist das Statut der Historischen Kommission zu erstens Auffindung und Herausgabe von Quellmaterials für die deutsche Geschichte in deren ganzen Umfang. Zweitens Anregung wichtiger wissenschaftlicher Arbeiten. Drittens Veröffentlichung, wie es wiederum im Text heißt, hervorragender wissenschaftlicher Arbeiten dieses Gebietes, welches sonst nicht zur Publikation gelangen würde. Max II., einer der am stärksten an Wissenschaft interessierten Monarchen des 19. Jahrhunderts, förderte in gleicher Weise die moderne auf Experiment und Analyse aufbauende Naturwissenschaften wie die quellenkritische Geschichtswissenschaft der Landesschule. Für beide schuf er durch Berufung deutscher Gelehrter und durch Schaffung neuartiger, ständiger Gelehrtenkommissionen auf gesamtdeutscher Basis die Projekte großen Stils in Angriff nahm, in Bayern eine neue Heimstatt. Erster Präsident der Historischen Kommission war Leopold von Branke von 1858 bis 1886. Er lebte in Berlin und kam auffallend selten nach München, um seines Amtes zu walten. Erster Sekretär, nämlich von 1858 bis 1862, war Heinrich von Sybel, der damals in München an der Universität München wählte. Es ist bis heute ein Grundsatz, dass der Sekretär der Kommission möglichst in der Umgebung von München tätig sein soll, während der Präsident auch von auswärts kommen kann. Zum Beispiel Theodor Schlieder, der 20 Jahre Präsident der Historischen Kommission war, übte dieses Amt von Köln aus aus. Heinrich von Sybel war dann nach Franke der zweite Präsident von 1886 bis 1895 in einer Zeit, als er an der Universität Bonn war. Entsprechend dem Gründungsstatut, das 1953 durch ein modernisiertes Statut ersetzt wurde, hat sich die Historische Kommission bis heute weiterentwickelt. Die Kommission ist trotz des Zusatzes bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften kein Teil dieser Akademie. Nur der Präsident musste Mitglied sein und die Kommission ist im Gebäude der Akademie in der Münchner Residenz untergebracht. Die Historische Kommission hat einen eigenen, von der Akademie unabhängigen Haushalt. Sie ergänzt sich durch die Kooperation. Zur Zuwahl eines neuen Mitglieds sind zwei Drittel Ja-Stimmen notwendig. Die Mitglieder werden auf Lebenszeit gewählt. Die Ämter des Präsidenten und des Sekretärs werden jeweils durch Wahl 5 Jahre vergeben. Wiederwahl ist möglich. Über alle möglichen Veränderungen im Weg gehört zur Historischen Kommission stets auch einige Mitglieder aus Österreich und der Schweiz. Zurzeit hat die Kommission nach 5 Todesfällen im vergangenen Jahr 30 Frauen Mitglieder, darunter 2 Schweizer, nämlich Peter Stadler und Rudolf Kubisberg, und gegenwärtig nur 1 Österreicher, nämlich Adam Wanduschka. Unter den Mitgliedern der Kommission befinden sich auch 2 Wirtschaftshistoriker und 1 Rechtshistoriker bzw. Öffentlich-Rechtler. Ältestes und sozusagen dienstältestes Mitglied der Kommission ist Gerd Tellbach Freiburg. Er gehört der Kommission seit 1958 an. Alle Mitglieder der Historischen Kommission, Präsident, Sekretär, dies ist zurzeit Professor Dieter Albrecht in Regensburg, und die Abteilungsleiter arbeiten ehrenamtlich. Daneben hat die Kommission, und dies ist die Voraussetzung für ihre Effizienz, zurzeit insgesamt 76 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den hauptamtlichen Mitarbeitern gehören der Geschäftsführer Georg Keiler, ohne den dieser große Betrieb nicht aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln wäre. Ferner 25 weitere wissenschaftliche Mitarbeiter sowie 17 Sekretariats- und Hilfskräfte. Neben diesen hauptamtlichen Kräften hat die Kommission 33 freie, das heißt nebenamtliche Mitarbeiter für die Bearbeitung von Einzelprojekten, meistens Universitätsprofessoren. Den 30 gewählten Mitarbeitern der Kommission stehen also 76 Mitarbeiter. Den 30 gewählten Mitgliedern der Kommission stehen also 76 Mitarbeiter gegenüber. Bis 1977 wurde die Historische Kommission zu gleichen Teilen vom Bund und vom Land Bayern finanziert. Seit 1977 von Bayern allein. Von Bayern erhält die Kommission jährlich rund 2,3 Millionen D-Mark. Dazu kommen Mittel aus Stiftungen, vor allem aus der Franz-Schnabel-Stiftung, ferner wechselnde projektgebundene Drittmittel, hauptsächlich von DFG Information Group. Eine Abteilung, Reichstagsakten, jüngere Reihe, wird über das Akademienprogramm finanziert, eine andere durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie. Insgesamt belaufen sich die verfügbaren Mittel der Kommission zurzeit auf 3,3 Millionen D-Mark. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kommission keine Bibliothek hat, keine Stipendiaten hat und dass keine Kosten für die Unterbringung anfallen. Was tut die Historische Kommission? Ihre Hauptaktivitäten liegen in der Quellenedition und in der Publikation von Forschungsarbeiten zum Mittelalter, zur frühen Neuzeit. Auf der frühen Neuzeit lag von Anfang an ein gewisser Schwerpunkt neuerdings zum 19. Jahrhundert und starb auch zur Zeitgeschichte. Ich habe die 26 wichtigsten Einwerbe und Abteilungen der Historischen Kommission in meinem Papier aufgeführt. Übrigens möchte ich bemerken, auch das 19. Jahrhundert sah bereits die Bedeutung. Bedeutung der Wirtschaftsgeschichte, wie zum Beispiel die jetzt abgeschlossenen Reihen der Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit, die Hansegesetze und so weiter, zeigen. Wie zurzeit vier Abteilungen der Reichstagsakten, die auf einen Vorschlag Frankes zurückgehen, bilden noch heute ein Kernstück der Arbeit der Historischen Kommission. Zeitlich folgen ihnen die Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, wobei nicht die militärische, sondern die politische Entwicklung im Vordergrund steht. Die Edition steht jetzt beim Prager Frieden von 1635. Sie schließt später an die große Edition der Acta Pacis Westphalicae, die von der Bonner Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte unter Leitung von Mark Redkins herausgegeben werden. Diese Institution unter Leitung Redkins fehlt übrigens hier in unserem Workroom. Im 19. Jahrhundert gelten vorwiegend die Abteilung Geschichtsquellen, ferner Quellen zur Geschichte der Rheinbundstaaten, Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes. Einen Schwerpunkt im 19. Jahrhundert hat auch die von Werner Ponce gegründete Abteilung Sozialgeschichte. Eine große Leistung zur Zeitgeschichte liegt in der dreibändigen Edition Akten zur Reichskanzlei Weimarer Republik, die Karl Dietrich Erdmann noch kurz vor seinem Tode 1990 fertigstellen konnte. Konrad Redkins setzte die Aktenedition für die Ära der Diktatur Hitlers fort. Zwei wichtige Projekte zur Geschichte der Nachkriegszeit sind angelaufen mit der Dokumentation zu den deutsch-französischen Beziehungen 1949 bis 1963, die von Horst Möller und Klaus Hildebrand geleitet wird. Ferner in einer Edition, und diesen zu erwähnen habe ich in einem Papier vergessen, in einer Edition der Protokolle des Bayerischen Ministerrates 1945 bis 1954. Dieses Projekt, dessen erster Band bereits fertig ist und das von Dieter Albrecht geleitet wird, ist auch wichtig für die Entstehung und für die Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Schließlich gibt die Historische Kommission unter Leitung Karl Ottmar von Aretins das Riesenwerk der neuen deutschen Biografie heraus, das natürlich einen größeren Personalstab besitzt. Forschungen zur neueren und neuesten Geschichte veröffentlicht die Schriftenreihe, die vom Sekretär herausgegeben wird. In ihr erscheinen auch Arbeiten zu anderen Staaten Europas und Amerikas. Sie ist nicht auf die deutsche Geschichte beschränkt. Die Probleme, zurzeit sich der Historischen Kommission stellen, denke ich, heute Nachmittag zum Teil hier in der Diskussion zur Sprache bringen zu können. Ich habe den Jahresbericht aus dem Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Ihnen auf den Plätze gelegt für das Jahr 1992. Daraus ist auch die Einteilung